Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben ein festes Thema heute Nacht. Und das Thema heißt, etwas Unfassbares ist passiert. Wann ist in eurem Leben schon mal etwas sehr Spektakuläres passiert? Etwas sehr Dramatisches, vielleicht etwas sehr Trauriges? Etwas Unfassbares kann natürlich auch etwas sehr Schönes sein. Zum Beispiel ein Sechser im Lotto oder irgendetwas anderes, ganz Überraschendes. Aber etwas Unfassbares kann ja auch etwas Übersinnliches sein, dass man da steht, irgendetwas erlebt und man kapiert es einfach nicht und sagt, es ist unfassbar für mich, was da gerade passiert ist. Also, das ist unser Thema heute Nacht. Etwas Unfassbares ist passiert. Wenn ihr mir von einem solchen Erlebnis aus eurem Leben erzählen wollt, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Ich bin sehr gespannt auf die ganze Sendung und sehr gespannt jetzt auch auf meine erste Anruferin. Das ist die Katja und Katja ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Damian. Hallo Katja. Was ist Unfassbares bei dir passiert? Mir ist vor 8 Wochen was Unfassbares passiert. Mein Lebensgefährte ist gestorben und seine Verwandtschaft verweigert mir jegliche Auskunft, wo sein Grab ist, wann die Beerdigung war. Ihr habt nicht zusammen gelebt? Offiziell nicht. Ihr habt nicht in einer Wohnung zusammen gewohnt? Er war nicht bei mir angemeldet. Aber er hat bei dir gewohnt? Ja. Mhm. Ist er plötzlich verstorben? Er hatte Krebs. Es ging aber trotz allem ziemlich schnell und plötzlich und unerwartet eigentlich doch. Mhm. Wie alt ist er geworden? 50. 50. Mhm. Ist er dann bei dir, bei euch zu Hause gestorben oder in einem Krankenhaus? Im Krankenhaus. Ja. Wie ging das denn dann danach weiter? Er war verstorben. Ihr seid nicht verheiratet, das heißt, du hast gar keine rechtliche Handhabe. Nee, er ist einen Monat vor der Hochzeit gestorben. Bitte? Er ist einen Monat vor der Hochzeit gestorben. Ihr hattet also geplant zu heiraten? Ja. Mhm. Wie ging das denn dann weiter, nachdem er verstorben war im Krankenhaus? Na, erstmal bin ich noch nicht mal informiert worden. Hab's nur durch Trick 17 rausgekriegt, dass er überhaupt tot ist. Wie? Was heißt Trick 17? Ja, ich hab ein bisschen getrickst, um es überhaupt zu erfahren. Ich hatte so ein Gefühl. Ich kann mich normalerweise auf meinen Bauch verlassen. Mhm. Aber man geht doch dann als Partnerin eigentlich jeden Tag dann ins Krankenhaus, wenn der Partner sehr krank ist. Ich war hier in der Eifel, er war in Mainz im Krankenhaus. Ach so. Mhm. Nichts mit jedem Tag hingehen. Mhm. Wie lange war er denn schon tot, als du es erfahren hast? 3-4 Tage. Mhm. So, und dann hat die Verwandtschaft die ganzen organisatorischen Dinge in die Wege geleitet. Ja. Sprich, die Beerdigung avisiert und so weiter. Und man hat dir nicht Bescheid gesagt. Nee. Das heißt, die Beerdigung hat dann stattgefunden ohne dich und du weißt, wie du es gerade auch schon sagtest, du weißt bis heute nicht, wo er beerdigt ist. Genau. Dein Freund, dein Partner, mit ihm warst du wie lange zusammen? 12,5 Jahre. 12,5 Jahre. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Ich will doch eigentlich nur wissen, wo das Grab ist. Ich will da hingehen, will mich verabschieden. Mhm. Mhm. Wie kommt es denn, Katja, dass diese Verwandtschaft so eine Ablehnung dir gegenüber hat? Ich weiß es doch nicht. Der Bruder, mit dem ich telefoniert habe, den habe ich nie kennengelernt, außer telefonisch. Ich weiß nicht, was ich dem getan habe. Also es ist der Bruder, die Familie des Bruders, der das alles organisiert hat. Mhm. Und der jetzt auch mit den Informationen hinterm Berg hält. Ja. Warum gab es denn in den 12 Jahren keinen Kontakt mit dem Bruder? Mein Mann und sein Bruder hatten einige Jahre keinen Kontakt. Mhm. Und das hat jetzt erst in den letzten Jahren wieder geklappt. Und das hat sich irgendwie nie ergeben. Mhm. Hatten die denn dann einen guten Kontakt miteinander in den letzten Jahren? Ja, seit sie alle wussten, dass er so krank ist, haben sie sich dann regelmäßig bei ihm gemeldet. Aber wie seltsam, dass dann, spätestens nicht dann, auch ein Kontakt mit dir zustande gekommen ist, dass die nicht mal euch eingeladen haben zum Beispiel. Geplant war das immer, aber entweder kam wieder ein Krankenhausaufenthalt dazwischen oder irgendwas war immer, es hat irgendwie nie geklappt. Wie weit entfernt von dir wohnt denn der Bruder? Ich wohne in der Eifel und der wohnt noch in der ehemaligen DDR. Gut, da ist jetzt also eine weite Strecke dazwischen. Ihr seid euch auch nie im Krankenhaus begegnet, gar nichts. Wieso? Nein. Wieso rufst du jetzt nicht an und sagst, und bittest einfach darum, das zu erfahren? Ich hab ihn doch angerufen. Was sagt er denn dann? Also hat er sich rausgeredet, hat gesagt, er hätte damit alles nichts zu tun, das würde der andere Bruder regeln und genau das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich ihn gebeten, mich anzurufen, sobald er den Datum und Ort weiß, wo die Beerdigung stattfinden soll, und ist nichts passiert. Ich habe immer wieder nachgefragt, immer wieder war bloß der Anrufbeantworter an. Und wenn ich ihn jetzt anrufe, lässt er sich verleugnen. Aber was ist denn da nur los? Ich weiß es, ich kenne den Mann doch nicht mal. Woher soll ich wissen, was ich dem getan habe? Du hast überhaupt keinen Streit mit dem gehabt, nie in deinem Leben. Nie. Ich habe ihn doch nie gesehen, wie soll ich mich mit dem gestritten haben? Aber es muss doch dann, du musst doch irgendwann, man grübelt doch darüber nach. Du musst doch auch irgendeine Idee haben, was in dem vorgeht im Moment, warum der zu. Eine Idee habe ich, dass es dabei um Geld gehen könnte. Erbschaft? Mein Mann hat kurz vor seinem Tod eine größere Summe gekriegt. Wie gekriegt, von wem? Es war eine Haftentschädigung aus DDR-Zeiten. Ah ja. So. Ja. Da sind wir ja schon auf einer Fährte. Und die haben Angst, wenn du irgendwie zu nah an denen dran bist, dass du vielleicht Ansprüche stellen könntest oder... Oder dass ich Rechenschaft fordere, was sie mit dem Geld gemacht haben. Oder warum sie ihm das billigste Begräbnis gegeben haben, denn das habe ich mittlerweile auch rausgekriegt. Sie haben ihn gegen seinen Willen verbrennen lassen. Das hast du rausgekriegt? Ja. Wie hast du das rausgekriegt? Indem ich mit seiner Tante telefoniert habe. Aber die hat wiederum nicht dir verraten, wo er beerdigt ist. Da hat noch kein Termin und nichts festgestanden. Ich meine, da sind wir der Sache ja schon näher, dass wahrscheinlich finanzielle Gründe dahinter stecken, dass die sich so seltsam verhalten. Das ist irgendwie scheißegal, wenn das Geld ist. Ich find's auch ganz schlimm. Ich muss dir sagen, dass du mir sehr, sehr, sehr leid tust, wenn man 12 Jahre mit einem Mann, einem Menschen zusammen war und kriegt ihn dann entrissen und du weißt überhaupt gar nicht, wo er ist und... Es geht ja nicht nur um mich, jetzt sind ja auch noch 2 Kinder da, die mich verabschieden wollen. Eure Kinder? Nee, das sind meine Kinder, aber er hat sie als seine akzeptiert. Und sie hatten ihn akzeptiert. Glaubst du, dass die Verwandtschaft von deinem verstorbenen Partner diese Sendung manchmal sieht? Ich weiß es nicht. Würdest du, nehmen wir mal an, sie schauen diese Sendung in den neuen Bundesländern, würdest du einen Appell an sie richten wollen, etwas sagen wollen? Wenn sie das jetzt gehört haben, dann wissen sie schon, um wen es geht. Ja. Ich glaube schon, dass sie sich angesprochen fühlen. Ja. Und du sagst von deiner Seite aus, dir geht es überhaupt nicht ums Geld? Nein. Das interessiert dich nicht. Du möchtest nur die letzte Ruhestätte von deinem Partner erfahren, um dorthin zu gehen. Ich will dahin gehen, will mich verabschieden und will für mich ins Schlussstrich ziehen. Du möchtest auch gar keinen Kontakt zu diesen Verwandten haben. Du willst nur... Ich kenne mich alle gerne haben. Also du wärst nur dankbar, sehr dankbar, wenn sie dir eine Information geben, wo die Grabstelle ist. Ja. Katja, ich wünsche sehr, dass jemand das gehört hat aus dem Umfeld, weil ich das so gemein finde, was man mit dir gemacht hat. Und ich finde, dass du natürlich ein Recht darauf hast, dich von deinem Freund, von deinem Mann, von deinem Partner zu verabschieden. Das ist wirklich unfassbar, dass du wirklich recht. Ich komme nicht zur Ruhe. Ich kann nicht schlafen, nur mit schweren Medikamenten. Verständlich. Das ging jedem von uns so. Es ging mir auch so. Wenn ich an deiner Stelle wäre, wäre ich auch völlig durch den Wind und völlig fertig. Lass mir keine Ruhe. Ja. Ich war bei meinem Anwalt. Der sagt, er kann mir nicht helfen, weil wir offiziell nicht zusammen gewohnt haben. Es ist wahrscheinlich in dir so eine Mixtur im Moment von großer Verzweiflung, Trauer, aber auch Zorn und Wut auf die Leute, ne? Ich weiß nicht, was größer ist. Meine Trauer oder die Wut auf die Leute oder die Wut auf meinen Mann, weil er vorher nichts geregelt hat. Ja, Das hätte man natürlich auch alles anders regeln können vorher. Vor allen Dingen, weil das war ja mit ein Grund, warum er unbedingt noch heiraten wollte. Mhm. Damit eben keine dummen Dinger passieren. Mhm. Aber eben alles zu spät organisiert. Ne? Mhm. Gut, das ist jetzt geschehen, da können wir nichts mehr machen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, Katja, dass sich jemand meldet bei dir. Und wenn es nur mit dem kurzen Hinweis ist, wo dein Partner begraben ist. Mehr will ich doch gar nicht. Ich wünsche dir es von ganzem Herzen, Katja, von ganzem Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, etwas Unfassbares ist passiert. Wenn euch etwas Unfassbares passiert ist, vielleicht kürzlich, vielleicht gerade eben, so wie es Katja erzählt hat, oder auch vor längerer Zeit, etwas unfassbar Schlimmes oder unfassbar Trauriges oder vielleicht unfassbar Tolles, Verrücktes oder vielleicht auch etwas, was man so in den Bereich des Übersinnlichen einordnen kann, dass ihr etwas gesehen habt, wahrgenommen habt, was man eigentlich nicht erklären kann. Und ihr sagt, das ist unfassbar, ich habe etwas Unfassbares erlebt. Dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678. 111. Axel, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, grüß dich, Domian. Guten Morgen, Axel. Was ist bei dir passiert? Ja, bitte? Ich wollte erstmal sagen, ich beneide deine Sendung. Also ich ziehe meinen Hut echt davor. Dankeschön. Echt klasse. Vielen Dank. Was ist bei dir passiert? Ja, das Unfassbare bei mir war, ich hatte im Jahre 98 einen sehr schweren Autounfall, wobei meine damalige Freundin ums Leben gekommen ist. Mhm. Das ganz Unfassbare daran war, sie war damals in gewissen Rahmen suizidgefährdet. Sprich, sie hatten mehrmals versucht, ihr Leben sich selbst zu nehmen und so weiter und so fort. Mhm. Und wenige Wochen vor diesem Unfall hatte sie neuen Lebensmut gefasst und in ihrem Leben ging es förmlich wieder bergauf. Sprich, ja. Sie hatte eine Ausbildungsstelle bekommen, sie bekam wieder Mut am Leben, sie hatte wieder Freude am Leben. Mhm. Und halt kurze Zeit, nachdem diese Phase wieder begann, passierte ausgerechnet dieser Unfall, wobei sie halt ums Leben kam. Mhm. Was ich auch nicht daran verstehe, ist, wie ich dabei so, ich sag mal in Anführungszeichen, glimpflich davon weggekommen bin. Wie war denn der Autounfall? Bist du der Fahrer gewesen? Ich war der Fahrer, ja. Bist du schuld auch an dem Unfall gewesen? Mir hat man die volle Schuld zugesprochen, ja. Was genau ist denn passiert? Was genau passiert ist, weiß ich selber nicht mehr, weil ich selbst habe gar keine Erinnerung an diesen Unfall. Ich weiß noch nicht mal was davon, dass ich überhaupt diese Straße lang gefahren bin. Mhm. Also, aber aus Hand, also sprich aus Hand der ganzen Unterlagen und der Gutachten, die da erstellt worden sind, muss es wohl so gewesen sein, dass ich die Vorfahrt missachtet habe und mir halt jemand voll in die Breitseite reingefahren ist. Mhm. Also Vorfahrt missachtet und auch zu schnell gefahren? Nein. Hast du Alkohol getrunken? Nein, weder Alkohol noch Drogen noch gar nichts. Das heißt also, in die Seite vermutlich, wo deine Freundin saß, ist jemand reingefahren? In die Beifahrerseite. Ich hatte die Beifahrertüre im wahrsten Sinne des Wortes über dem Schalthebel stehen. Ich habe das Auto nach meinem Krankenhausaufenthalt nochmal gesehen. Wie schwer warst du verletzt? Ich hatte Schädelbasistrauma, Rippenfraktur, 8. bis 12. auf der rechten Seite und einen Knorpelcrash im linken Knie. Ja, also verhältnismäßig harmlos noch, ne? Verhältnismäßig. Ja. Hat man dir im Krankenhaus gesagt, dass deine Freundin verstorben ist bei dem Unfall? Also ich selbst habe es im Krankenhaus erst 2,5 bis 3 Tage später realisieren können, weil da erst mein Erinnerungsvermögen wieder anfängt. Mhm. Ist deine Freundin direkt am Unfallort gestorben oder erst später im Krankenhaus? So wie mir man es gesagt hat, hat sie von dem ganzen Unfallgeschehen nichts mehr mitgekriegt. Mhm. Als du das dann erfahren hast im Krankenhaus und als dir das so klar wurde, ich war schuld, ich habe einen Unfall gebaut, meine Freundin ist dabei umgekommen, meine Freundin, die in einer schweren Krise, seelischen Krise sogar vorher war und jetzt wieder Mut gefasst hatte, was das Ganze ja noch tragischer macht, so wie du es ja gerade erzählt hast am Anfang. Mhm. Wie hast du das empfunden, erlebt? Wie bist du damit umgegangen? Also im ersten Moment war das für mich ein absoluter Weltzusammenbruch. Also ich hatte damals selber schon teilweise mit dem Gedanken gezweifelt, überhaupt noch weiterleben zu wollen. Ja, bis dann irgendwann mal ein ganz bestimmter Mensch auf mich zukam und sagte, hör mal du, pass mal auf, das Leben geht weiter. Zeig nicht der Welt, dass sie dich geschlagen hat, sondern zeig der Welt, dass du sie schlägst. Und das war irgendwie eine Sache, die, ja, wie soll ich sagen, das war ein Spruch, der hämmerte förmlich in meinen Schädel rein. Mhm. Wobei ich den Spruch nicht verstehe. Was heißt das? Zeig du der Welt, dass du sie schlägst. Verstehe ich nicht. Ich muss dazu sagen, die letzten Jahre meines Lebens, also sprich von meinem 16. Geburtstag ab an, ist mir ein Missgeschick, was heißt Missgeschick, ich sag mal, eine Krise nach der anderen passiert. Mhm. Beziehungsweise ich musste von einer Krise in die andere rein und musste da irgendwie durch. Mhm. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, verdammt, jetzt reicht's. Mhm. Das kann doch nicht sein, dass man nur vom Pech verfolgt ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. War denn dieser Unfall dann so quasi der Höhepunkt deiner Pechsträhne? Das war einer mit der Höhepunkte, ja. Mhm. Und dann war dieser Satz quasi für dich so ein Selbsterhaltungsmotivationsschub. Ja. Dass du gesagt hast, ich muss das jetzt so sehen oder ich muss mir das Leben nehmen. Ja. Ganz krass mal die Gegensätze gesagt. Wie lange hast du dich denn, ich meine, du trägst ja eine Schuld. Mhm. Das kann man ja nicht wegreden. Nee, kann man auch nicht. Das war 1998, jetzt haben wir 2002. Wie stark spürst du noch diese Schuld? Es ist unterschiedlich. Es gibt Tage, da sitze ich halt zu Hause, denke über mein Leben nach und da spürt man die Schuld sehr heftig. Aber dann, wie gesagt, dann gibt es andere Tage, da ist man abgelenkt, dann denkt man halt nicht drüber nach, dann merkt man halt nicht so viel von. Mhm. Aber es wird immer in einem drin sitzen, auf jeden Fall. Man muss halt mit diesem Gedanken leben. Warst du damals mit der Freundin schon länger zusammen? Das ist eine längere Geschichte? 3 Monate. 3 Monate, also nicht so ganz lange. Hm. Meintest du gerade eigentlich am Anfang, es ist so unfassbar, dass das passiert ist, dass es passiert ist, dass sie ums Leben kam? Oder fandst du noch merkwürdiger, dass sie quasi sich zum Leben entschlossen hatte zu leben und dann ist das passiert? Ja, das war einerseits für mich das Merkwürdige und andererseits war für mich auch das Merkwürdige, dass ich so glimpflich davon weggekommen bin. Ne? Da verstehe ich irgendwo den Sinn nicht, sag ich mal. Tja, was mag es da für einen Sinn geben? Vielleicht gibt es gar keinen Sinn. Es ist vielleicht einfach nur Zufall. Ne? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Bist du später oder heute auch noch zu dem Grab gegangen von dem Mädel? Ich gehe regelmäßig. Du gehst regelmäßig hin? Ich gehe regelmäßig. Hast du seitdem wieder eine Beziehung gehabt? Ja. Das geht. Mittlerweile habe ich wieder eine, ja. Ja. Mhm. Und meine jetzige Freundin, die weiß davon, sie kennt die ganze Geschichte und ich sag mal so, prinzipiell hat es irgendwo nicht leicht mit mir, weil. Glaube ich. Ich versuche so offen wie möglich damit umzugehen, weil ich sag mir das so, was bringt mir das, wenn ich alles in mich reinfresse? Dann mache ich es mir selber nur noch schwerer. Ja. Ich kann besser hingehen und offen darüber reden. Ja. Als wenn ich es in mich reinfresse. Und es gibt heute auch noch sehr viele Leute, die mich auf offener Straße offen darauf ansprechen. Wie haben denn damals eigentlich die Verwandten von ihr reagiert? Du warst nun schuld daran. Hast du da eine Welle des Hasses abgekriegt? Ich habe eine volle Welle des Hasses abgekriegt. Es sind mehrere Morddrohungen bei mir eingegangen und so weiter und so fort. Ich stand auch mehrere Tage dementsprechend im Krankenhaus unter Schutz sage ich jetzt mal. Vermutlich, selbst wenn du gesund gewesen wärst, hättest du nicht zu der Beerdigung gehen können. Aber du konntest es nicht, weil du ja auch im Krankenhaus lagst. Genau das. Ist es dir schon mal passiert in all den Jahren, dass ein Verwandter dort auch am Grab war, wenn du dort hingehst? Nein. Das noch nicht. Du gehst jetzt nach so vielen Jahren immer noch zu dem Grab. Das ist schon erstaunlich. Wie oft passiert das? Im Schnitt einmal im Monat. Wenn du dann da stehst vor diesem Grab, was denkst du? Man denkt halt über die Zeit nach, die man miteinander verbracht hat. Ja. Obwohl es gar nicht so eine lange Zeit war. Nee, es war zwar keine lange Zeit, aber es war eine sehr intensive Zeit. Du hast für dich den Eindruck, dass du aber trotz der vielen Schläge, die passiert sind, so dein Leben jetzt wieder so einigermaßen im Griff hast. So langsam, aber sicher kriege ich es wieder in den Griff. Ja, dann richtig. Wünsche ich dir, dass das so bleibt und dass du irgendwann sagst, ich habe es richtig hundertprozentig im Griff. Ich würde es hoffen. Ja. Alles Gute, Axel. Danke, Domia. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bärbel, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Hallo, Bärbel. Mit schlechter Telefonleitung, oje. Ja, das rauscht so ein bisschen. Wir versuchen das mal und ich bitte meine Regie einfach, mich zu informieren, wenn es technisch nicht mehr geht. Wir fangen mal an. Etwas Unfassbares ist passiert, heißt unser Thema. Was ist es bei dir? Ja, bei mir ist es was Wunderschönes, Unfassbares. Mhm. Und zwar bin ich vor ein paar Wochen durch einen Regenbogen direkt durchgefahren. Durch einen Regenbogen durchgefahren? Ja. Kann man das? Ja, ich habe bis dahin auch gedacht, dass das nicht geht, aber... Ich denke, Regenbögen sind immer irgendwie ganz weit so am Himmel. Die guckt man sich an von der Ferne. Also habe ich es bisher erlebt. Ja, ja. Aber du hast recht, irgendwo müssen sie auch sein. Und nee, ich habe auch schon manchmal, wenn ich so auf der Autobahn unterwegs war, dann hat man sie manchmal schon ziemlich nah gesehen. Mhm. Also hat zumindest gemeint, sie sind ziemlich nah. Mhm. Und da habe ich schon manchmal gedacht, Mensch, das wäre doch schön, wenn das jetzt mal ganz dicht dran wäre, dieses schöne bunte Licht und so. Mhm. Aber dann dachte ich, ach, das ist ja bloß eine optische Illusion, mehr oder weniger eine Luftspiegelung. Mhm. Und bestimmt geht das überhaupt nicht. Aber an dem Tag, das ist ein paar Wochen ist das her, ja, da hat das geklappt. Da war ich auch wieder unterwegs auf einer ziemlich einsamen Straße, hatte ziemlich weit Blick. In der Ferne war so ein kleines Dorf und ein bisschen paar Bäume und so. Und du warst mit dem Auto unterwegs? Ich war im Auto unterwegs. Ja. Ich bin ungefähr 100 km/h gefahren, das weiß ich noch. Mhm. Ja, und da hatte ich dann gesehen, dachte ich, Mensch, das sieht aus, als ob die Häuser jetzt in farbiges Licht getaucht wären. Mhm. Und da dachte ich, auch schön und so. Und dann gucke ich und sehe aber, dass dieses farbige Licht, also dieser Regenbogen, dass der, als ob er auf mich zukommt. Mhm, Wie war das dann? Bist du noch da? Jetzt ist er weg. Wie schade. Also etwas Unfassbares ist passiert. Bärbel ist durch einen Regenbogen gefahren. Tolle Sache. Würde ich auch gerne mal. Also, dann geht's weiter mit, frage ich meine Regie, nachdem jetzt jemand weggebrochen ist, hoffe ich, dass wir den nächsten kriegen. Claudio, 24 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Claudia. Ja, Claudio, Entschuldigung, sag ich schon Claudia. Ja. Erzähl, was ist es bei dir? Also erstens möchte ich mal dich loben für deine Sendung. Dankeschön. Und verfolge sie eigentlich seit Anfang an, kann man sagen, fast. Mhm. Und finde es sehr, sehr interessant, was die Menschen von sich aus zu sagen haben. Und da kann man vieles dazu lernen. Mhm. Also bin ich echt dafür. Ja. Und zwar mein Thema, Unfassbare ist passiert. Ich hatte letztes Jahr am zweiten Weihnachtstag einen schweren Verkehrsunfall. Mhm. Und ich war mit meiner Freundin unterwegs und ich hatte ein Cabrio, BMW Cabrio. Mhm. Tja, das war in Stuttgart und wir fuhren so 50, 60 km/h, also geradeaus, war Stadtinners. Und da gab es einen plötzlichen Eisregen, wodurch sich der Eisregen dann gleich zur Spiegelbahn braute und nichts mehr kontrollierbar war. Meter mit Winterreifen, was ich auch drauf hatte. Gut, und dann kann ich mich bis heute nicht so ganz genau erinnern, brach dieses Auto aus und schleuderte links, rechts und schleuderte sich auf so einen Ampelmasten hoch. Ja. Und bei dem Kabel ist ja auch der Negative, wenn sich das Auto aufschlägt und gegen einen Pfosten oder so, hat es ja kein Dach, sondern die Stangen von einem Halter. Und die sind mir also mit voller Wucht in den Schädel reingeholt, also reingeschlagen. Und Gott sei Dank ist meiner Freundin nichts passiert, also absolut nichts. Und ich war eigentlich schon tot und wurde reanimiert und war 6 Wochen im Koma. Also jetzt mal im Ernst, diese Stangen haben sich richtig in deinen Schädel reingebohrt? Von dem, also dem Cabrio verdeckt, die Stangen, ne? Genau, die, wo sie außenrum halten. Die haben mich, also erst haben sie mich auf dem Schädel getroffen, wodurch der Schädel dann auf der Hälfte gebrochen wurde. Und dann auch aus dem Ohr und aus dem Schädel dann viel Blut verloren habe. Also fast 4 Liter. Ich wurde dann mit dem Helikopternot, also dürfte ich eingeflogen. Ja. Und die Ärzte, also wie gesagt, ich war eigentlich schon quasi fast tot. Und kann mich bis heute an den Situation nicht mehr erinnern. Und von den Ärzten zu sagen, also hat er gesagt, 99% tot und 1% Überlebenschance überhaupt, wenn es noch... So krass war es, so schlimm war es. So schlimm, also ich hatte noch nie so einen Unfall und ich habe halt gedacht, fahr mal mit dem Cabrio durch den Winter, dass ich halt dann durchkomme. Sag mal Claudio, wie hat dich dann in die Klinik gefahren mit deinem Hubschrauber in höchster Not? Du lagst im Koma, ja natürlich, ne? Ja, richtig. Ja. Wie lange lagst du im Koma? Also jetzt mal ganz ehrlich, also ich bin dann aufgewacht und habe dann noch den Arzt gesagt, was mache ich hier? Wir haben doch bald Silvester, ich bin auch auf der Euro-Umstellung nicht gewöhnt, ich will mir jetzt was kaufen gehen, ich habe noch ein paar Mark. Dann sagen die zu mir auf einmal, hier gibt's keinen D-Mark mehr. jetzt haben wir Euro und es ist schon Februar. Ich so, hä, wo bin ich? Was ist passiert? Also fast zwei Monate im Koma gelegen. Ja, also. Und das waren deine ersten Worte, dass du sagst, ich will Silvester feiern und so? Ja, genau. Das ist ja wirklich verrückt. Also wie wenn jemand mich angehalten hat in der Zeit, also das Leben, dann aufgewacht und dann wollte ich weitermachen. Die Erinnerungen an diese Zeit, es gibt ja sehr viele Erzählungen, dass Leute so Nahtodeserlebnisse haben, das kannst du aber nicht beschreiben. Also ich kann mich zu den vielen Leuten anschließen, die das auch sagen, wenn sie in so einem Koma-Fall sind, dass sie da so ein gewisses Licht sehen. Ach doch, das kannst du doch sagen. Das kann ich sagen. Ja. Ich kann mich also an gewisse Sachen sehr streng erinnern. Und sind die Sachen, an die du dich erinnern kannst, sind die, was man ja eigentlich auch immer hört und was ja auch beruhigend ist, sind die durchweg angenehm und schön? Ja, und zwar bin ich einen Schritt weiter gegangen, wie die anderen, was sie sagen. Also das ist mir jetzt richtig ins Leben reingewachsen. Das ist das, wenn man da durchgeht. Da kann man ja durchgehen oder man kann zurückbleiben. Mhm. Aber ich bin da durchgelaufen. Mhm. Und ich sag mal so, ich habe das fest in Erinnerung. Ich weiß, also von mir aus selber kann ich sagen, das Leben, also nach dem Tod, wird weitergehen. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt. Mhm. Weil das, was ich erlebt habe, gesehen habe, das waren keine Wahnvorstellungen, sondern das war wie ein Leben woanders weiter. Nun hast du gerade gesagt, dass du eigentlich sehr weit schon für dich gegangen bist, weg von diesem Leben. Richtig. Weißt du, warum du dann doch wieder zurückgekehrt bist in deinen Körper, in dieses Leben? Mich hat, ich war, wie soll ich das erklären, also meine Freundin, die ist ja mein Ein und Alles und da habe ich noch an ihr denken können und nein, du kannst dir das Leben jetzt nicht alleine lassen und einfach fortgehen und dein Leben im gefühlvollen Leben verbringen. Verstehe. Wie lange hast du dann noch gebraucht? Du warst 2 Monate im Koma, warst 99% haben die Ärzte gesagt, ist der Junge tot. Wie lange hast du dann noch im Krankenhaus gelegen, um wieder fit zu sein? Also ganz ehrlich, die Ärzte hatten mich schon mit mir abgeschlossen, dass ich schwer behindert gewesen wäre oder so. Mhm. Weder laufen könnte, also weder essen und alles Mögliche. Ja. Aber jetzt kommt das genau das. Ich wollte es einfach diesen Unfall nicht wahrhaben, den ich begangen hatte. Mhm. Und ich bin aufgewacht, wo ich zu mir gekommen bin, haben die Ärzte mir also Medikamente vollgestopft. Mhm. Durch die Magensonde und alles Mögliche. Mhm. Und habe ich gesagt, bitte hört doch auf und ich will normal gesund werden und nicht durch strenge Medikamente. Mhm. Wir haben sehr... Bist du denn jetzt... Morphium verarbeitet? Ja, natürlich. Jetzt sag mal, jetzt sind ja nur viele Monate vergangen. Ja. Bist du heute einigermaßen wiederhergestellt? Also ich sag mal so, bleibende Schäden habe ich davon getragen, sage ich mal so. Ich mein Gehör, wo es sehr stark aufgeblutet hat, habe ich 25% Einschränkungen. Mhm. Aber du kannst laufen? Ja, das kann ich. Du sitzt nicht im Rollstuhl? Nein, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich mich selbst umgebracht. Ich hätte mich von meinen eigenen Qualen erlösen wollen. Du kannst sprechen, du kannst sehen. Natürlich. Du kannst dich ganz normal bewegen. Natürlich, das kann ich. Und dadurch habe ich das nur geschafft, weil ich sehr selbst an mich fest geglaubt habe und gesagt habe, ich kann es und ich schaffe es. Also, Claudio, kann man ja sagen, das Unfassbare, was da passiert ist, ist einmal, dass du quasi dem Tod wieder von der Schippe gesprungen bist. Du bist zurückgegangen. Und das zweite Unfassbare ist, dass du so schwer verletzt warst, dass die Ärzte schon gesagt hatten, der wird im Rollstuhl sitzen danach oder schwere Schäden davon tragen. Und du bist einigermaßen wiederhergestellt wie vorher. Domian, das kann ich dir so sagen. Also wo ich da ganz frisch wieder aufgewacht war, konnte ich nicht mehr essen. Ich habe das Essen verlernt. Mhm. Ich habe Essen zu mir genommen und konnte es nicht mehr schlucken, weil mein Gehirn nicht mehr den Schluckvorgang hatte. Also ich Du wusstest gar nicht mehr, wie das geht. Ne? Das Gehirn hat das vergessen wahrscheinlich, wie Schlucken funktioniert. Richtig, genau. Und alles, was ich gegessen habe, ging gar nicht. Das nicht mal Wasser konnte ich. Ich habe das alles rausgespuckt. Das war unfassbar. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Und du hast alles wieder gelernt? Und ich habe das wieder gelernt. Danach kamen halt Psychologen zu mir und haben dann Gehirntests gemacht. In dem Sinne, ob ich wieder lesen kann, ob ich schreiben kann, ob ich mathematische Aufgaben rechnen kann. Mhm. Also die habe ich dann bewältigt. Ja. Bist du denn jetzt auch wieder in deinem Beruf, in dem du früher warst? Ja, kann man wieder sagen. Was machst du vom Beruf? Also ich bin jetzt bei der Firma Daimler Chrysler tätig. Aha, wie alle Leute, die in der Nähe von Stuttgart wohnen. Richtig. Sind bei Daimler Chrysler. Claudio, wenn man so etwas erlebt hat, das ist ja nun so einschneidender geht es ja kaum mehr. Richtig. Wie hat dieses Erlebnis dein Leben verändert? Also sag mal so, ich habe vielleicht früher mal Angst gehabt, wenn ich mich verletzt hätte oder wenn ich gestorben wäre aus irgendeinem Grund oder irgendwie. Mhm. Aber heute stehe ich in der Situation, wenn ich jetzt, sagen wir mal, jetzt Krebs hätte und ich hätte gar keine Möglichkeit, überhaupt eine Heilung, eine Chance zu sehen oder AIDS, dann würde ich jetzt nicht mein Leben traurig weiterleben bis zum Ende, sondern ich würde dann sagen, das Gefühl, das habe ich schon mal gehabt und ich weiß, wie das funktioniert und ich werde dann wieder dahin gehen. Also du würdest dir selbst das Leben nehmen dann? Also wenn ich jetzt gewusst hätte, ich wäre jetzt aus dem Krankenhaus aufgewacht und die hätten gesagt, ich bin querschnittsgelähmt, dann hätte ich mir versucht, selber das Leben auf jeden Fall zu nehmen. Ja. Du hast dadurch die Angst vor dem Tod verloren, kann man so sagen? Natürlich. Mhm. Und auf dem Unfall muss ich sagen, ich hatte auch am Lendenwirbel 1-4 gebrochen und hatte subduale Volutung, Schädelbasis, doppelten Schädelbasisbruch. Also, erzähl uns gar nicht. Wir können uns vorstellen, dass du wirklich ungeheuer schwer verletzt natürlich. Hast. Natürlich. Bist du denn mit deiner Freundin jetzt noch zusammen? Immer noch, ja. Die hat uns sogar noch fest zusammengebracht. Lieber Claudio, ich freue mich sehr, dass du wieder so gesund bist und dass du so Glück gehabt hast. Ja. Und das ist wirklich unfassbar, was da passiert ist. Schön, dass du hast anrufen können und dass wir miteinander sprechen können. Ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben angerufen und zum ersten Mal durchgegangen. Ja super, das ist ja auch noch ein ganz tolles Omen. Aber was mich halt sehr, sehr für mein Leben jetzt begleiten wird, ist nach diesem Tod danach, was weiter geschieht. Mhm. Das wirst also du jetzt auch nicht mehr. Bedenken. Ja, das wirst du auch nicht mehr vergessen, was du da erlebt hast. Nein, ich kann das überhaupt nicht vergessen, weil das sitzt fest in meinem Kopf drin. Ich weiß nicht. Mhm. Alles Gute und alles Liebe wünsche ich dir, Claudio. Domian, das wünsche ich dir auch. Gell? Dankeschön. Und viel Kraft und Mut. Dankeschön, tschüss. Also, tschüss. 1.31 Uhr und 55 Sekunden, wir machen eine kleine Pause. Und 25 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine feste Themennacht heute und das Thema heißt, etwas Unfassbares ist passiert. Was ist in eurem Leben schon mal geschehen, passiert, vorgekommen, dass ihr sagt, das ist unfassbar, im positiven oder im negativen Sinne? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 und schon mal ein Hinweis auf die Sendung morgen. Morgen gibt es uns nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live. Es geht weiter mit Linda. Linda ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Linda. Wie geht's dir? Mir geht's gut, vielen Dank. Ich hoffe dir auch. Doch, sehr gut, danke. Trotz des Unfassbaren, was dir passiert ist. Ja, das Unfassbarste, was mir passiert ist, ist, dass ich letzten Samstag mit meinem verstorbenen Vater gesprochen habe. Oh. Ich weiß, du bist skeptisch. Ja, aber auch immer sehr interessiert an solchen Sachen. Skeptisch und interessiert. Ja, ja. Erstmal so ein paar Grundinformationen. Wann ist dein Vater verstorben? Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren schon. Mhm. Mhm. Hattest du ein sehr enges Verhältnis zu deinem Vater? Im Gegenteil. Also ich hatte bis dahin und auch die Zeit danach ständig das Gefühl, dass mein Vater mich nie geliebt hat. Mhm. Das hat mich sehr schwer belastet. Habe auch seinen Tod nicht richtig verwinden können. An was ist er damals gestorben? Lungen- und Bronchialkrebs. Ja, in welchem Alter? 46. 46, so jung. Mhm. Mhm. Ganz jung, für mich total überraschend. 2 Tage vor meinem Geburtstag. Mhm. Also ziemlich extrem für mich. So, jetzt rufst du hier an und erzählst mir, ich habe jetzt, nachdem mein Vater 10 Jahre tot ist, ich habe mit ihm geredet, kürzlich. Ja. Erzähl uns, was da genau passiert ist. Ja, also es ist so, ich habe einen guten Bekannten in Holland leben. Der hat mediale Fähigkeiten. Mediale, mhm. Ja, ich weiß, woran du denkst. Es ist kein Scharlatan, er nimmt auch kein Geld. Nein, nein, nicht alle Menschen, die mediale Talente haben, sind Scharlatan, weiß Gott nicht. Ja, aber man hört sehr viel darüber, dass halt damit halt Unfug getrieben wird und so. Das ist bei ihm nicht. Er ist der Ex-Freund meiner Tante. Mhm. Daher kenne ich ihn ganz gut. Er kennt mich vom Kind auf an. Ja, wir haben weiterhin Kontakt gehalten. Er war sehr, sehr gut mit meinem Vater befreundet. Ja, und er ist so mein kleiner Rettungsanker. Das heißt, wenn ich irgendwelche tiefgreifenden Probleme habe, melde ich mich bei ihm. Mhm. Ja, er kann mir das geben, was mir bis jetzt noch keiner gegeben hat. Er hilft mir einfach. Ja, so weit, so gut. Ja, so, dann hatte ich halt Samstag das dringende Bedürfnis, ihn anzurufen, weil auch ich, glaube ich, im Moment in der Entwicklung von solchen Fähigkeiten bin, hatte ich das dringende Gefühl, Kontakt mit meinem Vater aufnehmen zu wollen. Erstmals? Nein, das war schon öfters, aber da hat es nie geklappt. Dann hast du hast ihn angerufen? Ich habe meinen Bekannten angerufen. Und bist hingefahren? Nee, ich kann ja nicht nach Holland fahren. Also so einfach geht das ja nur. Ja, man kann schon. Man kann auch schon mal nach Holland fahren. Ja, geht auch alles mittlerweile. Von einer Minute auf die andere. Nein, natürlich nicht. Ja, habe ihn angerufen und ja, haben kurz gequatscht und sagt er, ja, was möchtest du wissen? Er hat es schon gemerkt. Ja, ich sag das Übliche, ne? Und sagt er, ja, würde es für dich schlimm sein, wenn du mit deinem Vater sprichst? Weil ich anfangs immer gesagt habe, sobald ich so die Stimme von ihm höre oder auch sowas in der Art höre, schreie ich los. Also, wir stellen uns nochmal immer alles vor, du telefonierst mit diesem Bekannten, der mediale Fähigkeiten hat. Ja. Und es geht für die Leute, die gerade reingezappt haben, um deinen toten Vater, der vor 10 Jahren gestorben ist. Genau. So. Und jetzt? Tja, und jetzt? Ja, es wurde ziemlich ruhig an der anderen Seite. Ja, ist mir eigentlich bekannt, das heißt, er konzentriert sich. Man hörte ihn leise reden und er sagte den Namen meines Vaters. Ja, und dann wechselte seine Stimme komplett. Er hat eine sehr, sehr tiefe Stimme. Sie wurde heller. Er sprach perfektes Deutsch. Und es war... Was dein Bekannter eigentlich nicht tut? Nein, er spricht nur Niederländisch und Englisch. Ach so. Ja. Und die Stimme meines Vaters war zu hören. An die durch, soweit du dich noch erinnern kannst, an die Stimme. Ja, ich habe sie noch wie heute im Ohr. Ja. Ja. Ich meine, in diesem Moment musst du ja eigentlich schon völlig zusammenzucken. Nein, das denkt man sich so. Also ich habe anfangs auch gedacht, in dem Moment, wo ich ihn hören werde oder merke, dass er da ist, leg ich auf oder irgendwas oder beginne zu schreien oder weine. Ich meine, ich habe geweint. Du warst ganz ruhig. Du hast geweint, aber hast nicht den Hörer aufgelegt oder warst panisch. Nein. Was hat er gesagt? Also ich habe, es hört sich ganz anders an. Ja, wie soll man es beschreiben? Sehr, sehr weit weg. Die Satzstellung ist komplett anders. Ja, und es kommen Wortfetzen und es hört sich jetzt witzig an, als wenn jemand durch eine Dose spricht. Metallisch. Ja, das Jenseits ist weit weg. Also hier ist weit weg. Die sprechen da ein anderes Deutsch. Kriegen wir jetzt gerade mit. Aber ich will es nicht ins Lächerliche ziehen. Was hat er inhaltlich für dich Wichtiges gesagt? Ja, es kam ganz am Anfang mehrmals die Worte mein Kind. Dann konnte man es erst nicht verstehen und ich habe gesagt, ja, ich bin dein Kind, das bleibe ich auch. Und dann kam große Liebe. Das war für mich der Zusammenbruch. Ich meine, ich muss jetzt auch schlucken. Halt das, wo ich ständig nachgesucht habe, wurde mir jetzt bestätigt. Was ja eigentlich schön ist. Ja. Was wunderschön ist für dich und was gut ist für dich. Das war auch meine seelische Heilung, wenn man es so nennen kann. Also kann man sagen, dass dieses übernatürliche Erlebnis, was du zu haben gemeint hast, ich hatte es. Was du hattest, was du so empfunden hast, ja. Ja. Zur Folge hat, dass es dir jetzt besser geht und dass du den Tod deines Vaters, der 10 Jahre zurückliegt, durch dieses seltsam merkwürdige Erlebnis besser verkraften kannst, verarbeiten kannst. Ist so, ne? Ja, es ist so. Also, wie soll man sagen? Das ist, als wenn jemand einen Stein vom Herz nimmt. Weil er dir gesagt hat, dass er dich liebt. Ja, der sagte auch, ja, man muss sagen, ich war 10 Jahre nicht an seinem Grab. Ich bin nach der Beerdigung überhaupt nicht mehr da gewesen. Es kamen dann die Worte, mich besuchen kommen, mein Kind nicht kommen, eine Rose. Und daraufhin habe ich gesagt, von mir aus 100, wenn du möchtest. Und kam, nein, eine Rose Liebe. Bist du danach direkt ans Grab gegangen? Ja. Was ja sicher für dich dann auch ein bewegendes Erlebnis war, dann am Grab zu stehen, nach dem, was vorher passiert war. Ja, sehr bewegend, aber auch sehr erleichternd. Mhm. Also ich bin nicht hingegangen, weil er da für mich nicht war. Und ja, auf seinen Wunsch hin bin ich gefolgt. Jetzt hast du mit deinem toten Vater gesprochen. Möchtest du es nochmal machen oder ist jetzt gut? Was heißt, möchtest du es nochmal machen? Wenn ich die Gelegenheit dazu habe, auf jeden Fall. Denn ich weiß, dass, ja, wie soll man das? Das kann man sehr, sehr schwer beschreiben. Das Gefühl, was ich in dem Moment hatte, das kann nur von da kommen. Ja, ich weiß, das hört sich total wirr an. Ich weiß. Nein, es hört sich nicht wirr an. Es hört sich so an, wie wenn man sich in diese Welt hineinversetzt, dass man dann so spricht. Ja. Und da kann man kann das jetzt glauben, man kann jetzt sagen, das ist wirklich so und das ist eine irre Sache, was Linda erlebt hat. Man kann auch sagen, das hat die sich eingebildet. Nein. Oder ja. Der Freund in Holland hat sich einen Scherz mit ihr erlaubt. Aber da müssen wir auch gar nicht drüber reden. Ich finde ganz wichtig, dass es für dich eine gute Sache war und dass du deinen Frieden gefunden hast. Das ist es. Das finde ich ganz wichtig. Das hat mir bis jetzt kein Arzt, kein Psychiater, keiner geben können. Schön, dass du uns das erzählt hast, Linda. Alles ich Gute. Ich bedanke mich auch. Alles Liebe Tschüss. Für dich. Dankeschön. Tschüss. Stefan, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Jo, hallo Jürgen. Hallo Stefan. Grüß dich. Erzähl es uns, das Unfassbare. Ja, ich habe etwas erlebt. Ich bin hier in Eschborn häufig unterwegs. Es gibt hier verschiedene Parks und es gibt auch ein großes Naturschutzgebiet hier. Und dort bin ich ganz gerne beim Spazierengehen unterwegs. Und das war jetzt vor etwa 3 Tagen, mitten in der Nacht. Und da hat es mich rausgezogen. Ich musste einfach raus. Und es hatte sich kein Gewitter angekündigt. Es war nur plötzlich ein Blitz da, der in einen Baum eingeschlagen hat, etwa 3 Meter vor mir. Und dieser Baum hat dann einen Ast abgeworfen, der schwer genug gewesen wäre, um mich zu erschlagen. Ja. Und ich war wirklich nur 3 Meter davon weg, war wie geblendet und konnte es erst kaum fassen, was da überhaupt passiert ist. Bin dann näher an den Baum ran, es war stockeduster danach, habe mich also da langsam vorwärts getastet, mit dem Feuerzeug geleuchtet und habe dann erst gesehen, dass der Baum da abgebrochen ist. Ja. Und dachte, Mensch, 3 Meter weiter, dann hätte es dich erwischt. Und bin mir noch nicht so ganz klar darüber, was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt 3 Meter weiter gewesen wäre? Was wäre dann passiert? Vermutlich würden wir beide uns jetzt nicht unterhalten. Ist so die erste Annahme. Richtig. Aber ich glaube auch schon, dass einem da wirklich es durch Mark und Bein geht, ne? Wenn man so. Oh ja. Vor allem so, es ist ja auch schon was Mystisches. Du gehst allein nachts in einen Park, in einem Waldgebiet spazieren. Richtig. Es ist kein richtiges Gewitter. Es hat nicht mal geregnet, oder? Nein, es war ein bisschen dunstig, ein bisschen diesig. Es zog irgendwie so auf und es kam zu diesem Blitz. Und der Blitz schlägt vor deinen Augen in diesen Baum ein. Ja, er hätte mich genauso gut erwischen können. Er hätte dich treffen können oder der Baum hätte auf dich runterfallen können, der Ast. Richtig, also es war wirklich ganz knapp. War das ein Schock in dem Moment, als du da stehst? Ich glaube, ich wäre geschockt, wenn ich da stehen würde. Nee, der Schock, der kommt immer erst später. Weil in dem Moment, da denkst du gar nichts mehr. Und dann versuchst du zu begreifen, was ist da überhaupt im Moment passiert. Ja. Und dann denkst du, da muss doch mehr noch zwischen Himmel und Erde sein, als man denkt. Und die Fluglotsen denkst du dann, ja, stimmt, muss wohl sein. Bist du denn dann noch länger an diesem Ort des Geschehens geblieben oder hast du dich dann auf den Nachhauseweg gemacht? Nee, es war eigentlich eine relativ laue Nacht. Und ich habe dann auch eine Parkbank gefunden dort. Und habe mich erstmal hingesetzt und mal auch so über mein Leben nachgedacht. Mhm. Was wäre wenn, was könnte sein und so weiter. Kein also, schlechter Anlass, ne? Das danach dann zu machen. Ja, fand ich auch. Und es war auch nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Also mich hätte es schon öfter erwischen können. Mhm. Also ein Glückskind, so ein bisschen Glückspilz. Irgendwie schon. Ja. Im Moment befinde ich mich halt auch wieder im Umbruch, weil ich im Moment auch nicht so recht den Weg finde. Mhm. Aber da werde ich auch wiederum Hilfe aber finden. Genau, nehmen wir es einfach als ein positives Signal von wem auch immer, nennen wir es Schicksal oder von oben. Der liebe Gott wollte nicht, dass du tot bist, sagen wir es ja mal ganz profan. Vielleicht, ne? Ja. So man denn an Gott glaubt. So man denn an Gott glaubt. Also schön, dass du hast anrufen können und schön, dass der Blitz dich nie getroffen hat, Stefan. Ja, auf jeden Fall. Alles Gute. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Danke. Tina, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Tina. Hallo. Erzähl es uns. Du hältst mich sowieso für verrückt. Das fängt ja gut an. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich halte dich sowieso für verrückt. Ja, und zwar, ich habe vor 1,5 Jahren eine Magen-OP gehabt. Ja. Und ich habe mich selber neben dem OP-Tisch. Also ich stand neben dem OP-Tisch. Du bist ja verrückt. Du bist ja verrückt. Ich weiß. Ja, aber das hört man ja nur auch wirklich sehr oft bei Leuten, die am Sterben sind, die so auch so Sterbeprozesse erlebt haben, dass sie sich neben sich stehen sahen. Mhm. Aber du warst ja nicht, oder war das auf der Kippe? Also ich hab's gesehen, wie sie an mir rumgeschnipselt haben. Ich hab's gehört, also wie der Kreislauf versagt hat. Mhm. Und ich habe es gesehen, wie sie mich wiederbelebt haben. Ach so, du wärst sogar beinahe verstorben. Ja, oder? Ja, ich habe das alles gesehen. Ach so. Und nach der OP, also als ich wieder zu mir kam und dann der Arzt eben reinkam ins Zimmer, habe ich ihn halt drauf angesprochen und habe halt gesagt, war eine schwere OP, ha? Und dann guckte er mich so an und dann habe ich ihm das eben gesagt, ne, dass ich mich neben mir praktisch stehen sah, ne? Wie hat der denn da als Naturwissenschaftler darauf reagiert? Er hat zuerst gegrinst und dann hat er aber auch gesagt, das kommt öfter vor. Ehrlich? Ja. Oder hätte er sagen können, oje, oje, wir haben ein bisschen die Narkose zu schwach dosiert. Nee, das hat mit der Narkose gar nichts zu tun. Nein, das glaube ich auch schon. Es war auch vor ein paar Wochen ist mein Hund gestorben. Ich habe meinen Hund einschläfern müssen. Und ich habe mir ziemliche Vorwürfe gemacht und dann lag ich am selben Abend nachts im Bett und habe halt so gesagt, Mensch, wenn ich nur wissen könnte, ob du da oben gut angekommen bist. Mhm. Und als ich dann eingeschlafen bin, sah ich dann wirklich ein helles Licht und ich sah ihn als Welpe, wie er mit den anderen gespielt hat. Also gut, da könnte man auch sagen, das ist jetzt irgendwie so ein Halbtraum. Oder irgendwie so eine Seelenwanderung, kann es nicht auch sein? Ja. Also das kann man vielleicht alles noch näher irgendwie erklären, dass man sagt, du warst ja emotionalisiert, weil der Hund gestorben ist, er war dir ins Herz gewachsen und dann hast du irgend so eine Vision. Das andere ist ja schon verrückter, ne? Das andere ist ja schon. Ich habe ja gesagt, ich bin verrückt. Hast du das zum ersten Mal so erlebt, so gravierend, so etwas, oder hast du immer schon so ein bisschen so eine Affinität zu solchen Sachen gehabt? Nee, also so extrem war es noch nie. Als du daneben standst, neben dem OP, ja? Was hast du denn da so gedacht? Hast du gedacht, jetzt stirbt da mein menschlicher Körper gerade? Ich habe in dem Moment gar nichts gedacht. Also du warst relativ neutral. Ich stand wie angebunden da. Gefühllos. Also, ja, ja. Mhm. Und ich konnte mich an alles erinnern. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas gefühlt habe oder nicht. Mhm. Weiß ich nicht. Also das, was Claudio vorhin geschildert hat, das war der junge Mann, der den schweren Autounfall hatte, dass du auch irgendwie durch so eine Lichtschleuse, so etwas hast du nicht erlebt? Nee. Das nicht? Mhm. Nee, also ich stand wirklich nur neben dem Bett und habe eben das alles mitbekommen, was die mit mir machen. Mhm. Jetzt ist das ja auch schon ein einschneidendes Erlebnis, finde ich. Hat dich das so im Nachhinein beängstigt, dass du so etwas fähig bist zu empfinden oder eher beruhigt sogar? Es hat mich auf der einen Seite hat's mich beängstigt, auf der anderen Seite auch beunruhigt, weil es ist, ich muss dazu sagen, meine Freundin ist auch schwer krank. Mhm. Sie ist körperlich krank und sie ist auch psychisch krank. Mhm. Und ich habe es einfach mal so versucht, in Gedanken mit ihr zu sprechen. Mhm. Sie hat davon gar nichts gewusst. 2 Tage später waren meine Freundin und ich bei ihr zum Frühstücken eingeladen und dann hat sie gesagt, ich hatte eine Stimme im Ohr. Und das waren deine Gedanken? Das waren meine Gedanken. Ich habe gesagt, sie soll vorwärts denken, es geht aufwärts. Sie steht zwar jetzt an der letzten Treppe, aber sie muss aufwärts gehen. Das hast du so gedacht? Das habe ich so gedacht. Und das hat sie so irgendwie wahrgenommen als Stimme? Genau. Das ist aber schon fast ein bisschen gruselig. Ich weiß. Das ist gruselig, aber sowas, ich weiß auch, dass es wirklich sowas gibt. Ich weiß, ich habe das vorher auch selber, ich muss dazu sagen, Vorfahren von mir sind Zigeuner. Mhm. Und die haben ja das meistens drauf. Mhm. Ich mache auch nebenbei jetzt so Tarotkarten legen. Mhm. Ja, also ist schon da so eine Anhänglichkeit schon, ne, zu solchen Sachen da. Mhm. Also irgendwie komme ich mir vor wie so eine Hexe, aber ich habe das mit der OP jetzt zum Beispiel. Mhm. Wenn ich das irgendjemanden sage, die erklären mich für verrückt. Ja, weil man das natürlich hinlänglich nicht erklären kann und... aber ich glaube schon, dass doch sehr viele Menschen auch das für möglich halten und das nicht so einfach wegwischen und sagen, du hast doch einen Riss in der Birne oder so. Mhm. Glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es wird viel Unsinn erzählt, was diese Sachen betrifft. Ich muss auch sagen, ich glaube wahnsinnig an Leben nach dem Tod. Mhm. Ich glaube daran, weil wie viele Leute gibt's, die kurz vorm Sterben liegen, also die sehr wirklich auf der Kippe stehen, mhm, ja, die sagen, sie sehen ein helles Licht. Mhm, sie sehen jetzt vielleicht eine Frau mit weißem Kleid und langen schwarzen Haaren, die sie herzieht. Mhm. Da könnte man ja immer noch sagen, das sind so biochemische Vorgänge im Gehirn, die eben bei einem Sterben stattfinden, um das Sterben dem Menschen, der Kreatur vielleicht zu erleichtern. Das muss ja noch kein Hinweis sein für eine andere Dimension. Müsste nicht sein. Ja, aber weißt du, wenn das jetzt mit dem OP und mit dem Hund und das, also das bei mit meiner Freundin. Da kommt vieles zusammen. Das mit meiner Freundin, das ist noch gar nicht so lange her, weißt du. Und seitdem denke ich da wirklich öfter drüber nach. Ja, würde ich an deiner Stelle auch und auch berechtigtermaßen. Bist du denn gesundheitlich jetzt wieder auf dem Damm oder auch noch angeschlagen? Ich bin gesundheitlich noch ziemlich angeschlagen. Ich muss sagen, es kommt extrem viel Magensäure hoch. Ich muss starke Medikamente nehmen. Habe alle 2 Monate eine Gewebeentnahme. Mhm. Das Gewebe arbeitet weiter. Und dann wünsche ich dir vom Herzen gute Besserung. Wirklich richtig gute Besserung, Tina. Danke dir. Und wenn es denn eine Gabe ist, die du da hast, gehe mit ihr gut um und verantwortungsbewusst um. Weißt du? Ja, natürlich. Ja, klar, natürlich. Klar, man kann ja auch üble Dinge damit anrichten. Das solltest du nicht tun. Aber das machst du auch nicht. Das ich könnte es ja mal bei dir versuchen. Ja, genau. Wehe! Was wehe? Tina, alles Gute. Danke Tschüss. Dir. Tschüss. Christine. 28 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Christine. Ja, meine Geschichte oder mein Unfassbares, was ich erlebt habe, ist mir passiert im Ausland. Also ich war da auf so einer Forschungsstation und da habe ich einen schweren Unfall gehabt mit meinem Fuß. Mhm. Was war das für eine Forschungsstation? Das war mitten im Urwald, in Larsen Ralder war das. Mitten im Urwald? Ja, mitten im Urwald. Bist du Wissenschaftlerin oder was? Nee, mein Freund und ich habe den halt da begleitet. Mhm. Also er hat da halt geholfen und ich war nur mehr oder weniger so besuchsweise da, so urlaubsmäßig. Ja. Ja, und dann habe ich mir in einer großen Pfütze einfach ziemlich blöd den Fuß gebrochen und der stand ziemlich schräg in der Gegend rum. Mhm. Und das ist leider auch noch abends passiert und dann konnte ich nicht mehr weggeflogen werden an dem Abend und musste dann leider Gottes da mit meinen Schmerzen rumliegen. Mhm. Hatte auch keine Schmerzmedikamente oder so. Mhm. Und dann ging es am nächsten Morgen los und ich habe mich gefreut, juhu, jetzt komme ich ins Krankenhaus, jetzt wird was getan. Mhm. Aber dem war leider nicht so. Ich bin dann ins Krankenhaus geflogen worden, etwas dubios, erst mit so einer kleinen Maschine, wo ich kaum reingepasst habe. Und also immerhin, da konnte man solche Hilfsmaßnahmen schnell organisieren. Du warst mit einem Urwald und dann kam eine Maschine, die dich weggeholt hat. Ja, Lassenreiter ist so eine Flugbahn, da konnte dann schon jemand landen, aber die kam halt erst am nächsten Morgen um 10 dann, das ist halt abends vorher um 7 passiert. In welchem Land liegt das eigentlich? Also das ist halt im Venezuela direkt gewesen. In Venezuela, Also ziemlich am Rand von Venezuela. Mhm. Ja, und dann bin ich halt nach Caracas geflogen worden, auf dubiose Weise hin. Und dann lag ich da im Krankenhaus und habe gedacht, so, jetzt geht's voran. Mhm. Jetzt bin ich ja im Krankenhaus, aber dann ist nichts passiert. Die haben gesagt, sie können mir nicht helfen, weil sie wollten erst Geld sehen. Mhm. Und so viel Geld hatte ich einfach bar nicht bei mir. Mhm. Die wollten 15.000 Mark haben. 15.000 Mark? Ja, ja. Für einen gebrochenen Fuß? Für einen gebrochenen Fuß. Den zu behandeln. Und berichten und ja, und alles Mögliche mit mir aufstellen. Ich meine, wenn sie halt vielleicht mal einen ausländischen Menschen haben, meinen sie, die können gut ausnehmen. Und so viel Geld hatten wir nicht. Mhm. Ja, wir haben es dann versucht mit Kreditkarten und Freunden, die wir dort hatten, und sind dann auf 10.000 gekommen, was denen noch zu wenig war. Aber immerhin. Ja, immerhin, aber es war zu wenig. Sie haben immer noch nichts gemacht. Mhm. Und dann hat sich die Botschaft noch eingesetzt, hat gesagt, das kann so nicht sein. Und der Arzt hat auch gemeint, was für mich das Schlimmste war oder das Unfassbarste war einfach, dass sie gesagt haben, wenn der Fuß nicht operiert wird in der nächsten Zeit, dann wissen sie halt nicht, ob sie ihn wieder gerade kriegen. Mhm. Ja, und mit diesem Druck liegt man dann da, ja. Mhm. Wundert sich, dass keiner was tut, ja. Und dann hat es gedauert und gedauert und dann war das, bin ich operiert worden nach, ja, gut fast 2 Tagen. Mhm. Und habe dann eigentlich 2 Tage da im Krankenhaus gelegen und mir hat eigentlich keiner geholfen. Also nach den 2 Tagen, da hat man dann das, habt ihr die 15.000 Mark voll bekommen? Nee, da hat es dann gereicht, dass die Botschaft so viel Druck gemacht hat auf, ach so, das ist für 10.000, auf die Verwaltung, dass es halt wirklich gemacht haben einfach. Ja. Weil es war schon klar, dass meine Versicherung das bezahlt. Die haben es auch schriftlich gegeben, aber es hat denen einfach nicht gelangt. Also, was war das Unfassbare jetzt? Das Unfassbare, dass man dich da hat liegen lassen und 15.000 Mark für die Behandlung eines gebrochenen Fußes haben wollte. Also das Unfassbare war einfach, dass man da liegt, ja, dass eigentlich alles da ist. Die Ärzte sind da, die Möglichkeiten sind da, aber keiner tut was. Mhm. Und man liegt da und man kann nichts tun. Ja, man kann schreien, man kann weinen, man kann alles machen, aber es tut keiner was. Hast du denn wenigstens währenddessen Schmerzmedikamente von denen bekommen? Ja, am Anfang erst nicht, also den einen halben Tag erst nicht, mhm. weil sie nicht so direkt wussten, was jetzt mit mir ist, ob ich jetzt eine OP kriege oder nicht. Mhm. Und dann wurde das immer verändert und dann hieß es, ja, sie machen die OP und dann wieder nicht. Und aber dann ermisst man ja erstmal, wie es Menschen geht, die wirklich kein Geld haben. Ja, ja. Ne? Ganz armen Leuten. Du hattest immer deine Kreditkarten und die Freunde und die deutsche Botschaft und so weiter. Ja. Aber wenn das wirklich jemand, der überhaupt nichts hinter sich stehen hat, Was machen die mit denen? Gar nicht, die schmeißen die raus. Ja, denke ich mal, ich weiß es nicht. Auf die Straße, das ist... Das war echt schon heftig. Also das Erlebnis, dass es das überhaupt gibt, also dass einem keiner hilft. Ja, obwohl die Leute, die helfen könnten, da sind. Mhm. Das habe ich als ganz schlimm empfunden. Und wie hast du denn, da reagiert? Warst du auch aggressiv zu den Ärzten? Hast du irgendwie Aufstand gemacht? Oder hast du einfach nur gedacht, oh, bitte, lass irgendwas geschehen, dass sie mir helfen? Also ich habe erstmal geschrien, ziemlich viel am Anfang. Ich habe wahnsinnig geheult. Ich bin unheimlich wütend geworden und traurig. Mhm. Und ich meine, mein Freund war ja auch dabei. Der ist schon so durchgedreht, dass er mir gesagt hat, also wenn ich jetzt gleich rausgehe, ich glaube, ich besorge mir irgendwoher ein Messer oder eine Knarre, die müssen irgendwas tun hier, ja, weil der auch total verzweifelt war. Da hat er gesehen, wie fertig ich war und ich hatte halt immer Angst, dass dieser Fuß nie wieder gerade wird. Ich meine, okay, ich habe... Ist der denn jetzt wieder richtig in Ordnung? Nicht in Ordnung? Nein, der ist total versteift. Und das ist darauf zurückzuführen, dass er nicht... so lange unbehandelt war, ja. Ist er denn dann, als er behandelt wurde, ist es dann ordentlich behandelt worden oder auch nicht so ganz? Ja, nee, als ich wieder in Deutschland war, haben sie gemeint, hätten sie sehr gut gemacht. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, die Ärzte hinterher haben sich gewundert, dass mein Fuß wieder so gerade geworden ist. Aber dennoch ist er steif heute. Ja, er ist steif. Ich habe starke Arthrose in dem Gelenk. Das ist ja dann ein trauriges Ende dieser Geschichte. Ja, ne? Ja, leider. Man hätte ja sagen können, okay, du hast 2 Tage gelitten, aber dann ist alles gut geworden. Aber nein, wegen dieser Tage, die du gelitten hast, hast du dein ganzes Leben jetzt damit, trägst du das mit dir rum quasi. Ja, ne? Ja, man merkt es halt jeden Tag. Ja, also die Schmerzen habe ich jeden Tag. Heißt das, nie wieder Venezuela, nie wieder Urwald? Nee, ich würde sofort wieder hingehen, das ist so schön. Naja, das ist ja auch interessant. Ne? Manch einer würde sagen, bleib mir mit dem Land vom Hals. Ich habe da so schlechte Erfahrungen gemacht. Überhaupt nicht. Das nicht. Freut sich wahrscheinlich jetzt der Botschafter von Venezuela, der uns jeden Abend auch zuschaut. Ja. Ja, wäre nett. Christine. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. So, Freunde. Das war's für heute Nacht. In der Technik war Malte Imels. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, ausschließlich im Radio bei 1 Live. Übermorgen wieder im Fernsehen und im Radio. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt sowohl morgen, was das Radio anbelangt, aber auch übermorgen TV und Radio, immer ab 0 Uhr schon anrufen. Unter der bekannten Nummer hier 0800 5678 111. Und um 1 geht's dann los. Morgen, wie gesagt, im Radio und übermorgen wieder in beiden Medien. Gute Nacht, schöne Nacht. Ciao.